Im österreichischen Flüchtlingsdrama haben die Ermittler die Opferzahlen noch einmal nach oben korrigiert. Nach der Entdeckung von mehr als 70 Leichen in einem Lastwagen in Österreich werden die Toten heute von den Gerichtsmedizinern untersucht. Tim Heller. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie bereits anderthalb bis zwei Tage tot waren, als Polizeibeamte den LKW gestern Mittag an der Ostautobahn zwischen Budapest und Wien inspizierten. Österreichs Innenministerin Mikl Leitner sieht sich derweil mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Flüchtlingshilfsorganisationen werfen ihr vor, schutzbedürftigen Menschen die Zuflucht zu verwehren und so eine Mitverantwortung zu tragen. Mikl Leitner weist das zurück. Schuld an der Tragödie seien die Terroristen, vor denen Menschen flüchteten, und die Schlepper, die an den Flüchtlingen verdienten. Der ungarische Botschafter in Deutschland, Josef Cukor, hat den Bau des Grenzzauns zu Serbien verteidigt. Nur dadurch sei es möglich, den Flüchtlingen zu helfen, sagt er heute Morgen in diesem Programm. Also wenn sie über die grüne Grenze kommen, dann wissen wir nicht, wohin sie gehen und was sie machen. Und nochmals, wir haben europäische Verpflichtungen, wir müssen die Leute registrieren. Das heißt, jeder, der Schutz sucht, kann durch die Grenzübergänge nach Ungarn kommen. Und sie werden in einem geregelten Verfahren registriert. Und dann kann man, erst dann kann man darüber sprechen, wie man diese Flüchtlinge verteilt. Vor der libyschen Küste im Mittelmeer wird ein neues Flüchtlingsdrama mit hunderten Toten befürchtet. Das berichtet die britische BBC. Tilman Kleinjung. Es soll sich um zwei Schiffe handeln. Eines mit 50 Menschen an Bord, dieses hat wohl noch einen Notruf absetzen können. Ein zweites Boot mit 400 Menschen sei ebenfalls vor der libyschen Küste gesunken. Die libysche Küstenwache hat eine Rettungsaktion eingeleitet, geht aber von etlichen Todesopfern aus. Mindestens 100 Leichen seien bereits geborgen worden, so die BBC. Die Unglücke ereigneten sich unmittelbar vor der Küste, wohl noch in libyschen Hoheitsgewässern. Das könnte erklären, warum die Zentrale der Küstenwache in Rom nicht in die Rettung involviert war. Die Boote sind von der Stadt Suwara im Westen Libyens aus gestartet. Diese gilt als Hochburg der Schlepperbanden, die Flüchtlinge in kaum hochseetauglichen Booten nach Europa bringen. Das Landratsamt im sächsischen Heidenau hat für dieses Wochenende alle öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel verboten. Grund ist ein sogenannter polizeilicher Notstand. Heiko Herzog. Grund sind befürchtete Auseinandersetzungen zwischen Asylbefürwortern und rechten Gegnern. Beide Lager hatten für heute Veranstaltungen angemeldet. Auf der einen Seite wollte das Bündnis Dresden nazifrei ein Willkommensfest für Flüchtlinge mit Grillen, Fußballspielen und der Verteilung von Sachspenden ausrichten. Auf der anderen Seite wollte die Bürgerinitiative Heidenau gegen die Asylnotunterkunft in dem früheren Baumarkt protestieren. Dieser Aufruf wurde auch von rechten Gruppen aus Freital und Meißen unterstützt. Die Bürgerinitiative kündigte an, rechtliche Schritte gegen das Versammlungsverbot zu prüfen. Das Bündnis Dresden nazifrei versucht dagegen, sein Fest auf ein Privatgelände zu verlegen. Grünen-Bundeschef Özdemir kritisierte auf Twitter, mit dem Versammlungsverbot kapituliere Sachsen vor den Neonazis. Er kündigte an, trotzdem heute Nachmittag nach Heidenau zu kommen. Die Schriftstellerin Julie C. warnt vor falscher Rhetorik in der Flüchtlingsdiskussion. Hier in den Informationen am Morgen sagte sie: Wenn wir versehentlich mit unserem Sprechen über das Problem, ich sage jetzt mal, auf die andere Seite diffundieren, indem wir von der Festung Europa reden und von Flüchtlingsströmen und von brechenden Dämmen, und das machen die Medien halt gerne, wenn sie skandalmäßig berichten wollen, ja, wenn sie Aufmerksamkeit und Schlagzeilen wollen, dann schreiben die solche Sätze. Dann geht es nicht mehr um Political Correctness oder was man sagen darf, sondern es geht einfach um die Frage, was ist vernünftiges, sachliches Sprechen? Und diese Art der Metaphorik ist eben nicht sachlich.